Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Die Wahrheit im Datenschutzskandal bei Facebook kommt scheibchenweise ans Licht. Doch wie viele Daten wirklich in dunkle Kanäle geflossen sind, ist weiter unklar. Das ganze Konto löschen, da zögern viele User. Aber ein paar Fotos löschen, das tat dann doch mancher, weil ihm mulmig wurde. Aber ein paar Daten allein löschen hilft nicht bei Facebook, Google und Co. Das zeigt der Bericht von Philipp Banse. Guck mal, Lieblingsmodelle von Birkenstock in neuen Farben. Da können wir jetzt sehen, was ich mir alles angesehen habe. Maria Leibheimer, die ihren richtigen Namen nicht im Radio hören will, hat sich ihre Daten von Facebook heruntergeladen. Ihre Facebook-Daten seit 2007. Fotos, Posts und alle Chat-Nachrichten. 2009? Guck mal, da konnte ich noch Französisch schreiben. Ist auch vorbei. Bei Videos und bei Pokes, also den Anstupsern, finden sich nur ein, zwei Dateien. Der Ordner Fotos dagegen ist voll. Maria Leibheimer beim dritten Geburtstag ihres Sohnes etwa mit Taucherbrille und Bohrer in der Hand. Das sind so Fotos, die sind definitiv nicht mehr online. Sie hat die Fotos also aus ihrem Profil genommen, aber nicht aus Facebook gelöscht. Das ist natürlich schon krass, dass die Bilder alle gespeichert sind. Aber wer soll sich das angucken? Interessant auch die Kategorie Werbekunden, die Kontaktlisten mit ihren persönlichen Informationen hochgeladen haben. Werbende Firmen konnten ganze Kundendateien voller E-Mails zu Facebook laden, um zu sehen, welche ihrer Kunden bei Facebook sind und diesen dann Werbung anzeigen lassen. Bei Maria Leibheimer finden sich rund 70 Firmen, die eine Kontaktliste hochgeladen haben, die ihren Namen oder ihre E-Mail enthielt. Also das hier finde ich tatsächlich krass. Das hier finde ich echt krass. Advertisers who uploaded a contact list with your info. Das finde ich echt ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht mehr, wer das hier alles ist. Schnäppchenfee, die irritiert mich am meisten. In der Kategorie Profil hat Facebook Werbethemen gesammelt. 60 bis 70 Interessen, die Facebook aus dem destilliert hat, was Maria Leibheimer geliked und gelesen hat, was sie interessieren könnte. Einhörner zum Beispiel. Ja, total. Ich liebe Einhörner. Laser. Bikini. Bier auch. Bier und Tattoos. Schnell wird klar, Facebook weiß eine ganze Menge. Finde ich interessant, aber ich bin nicht schockiert. Ich würde mich auch echt abmelden. Das könnte ich mir immer wieder vorstellen. Aber das Problem ist echt mit den Leuten, mit denen ich einfach gerne in Kontakt bin. Und ohne Facebook wäre man es, glaube ich, nicht so. Und schaue. Takeouts. Der Berliner Thies Heller dagegen hat sich seine Daten von Google geladen. Daten, die unter seinem Account gespeichert sind, mit dem er auch auf seinem Android-Telefon angemeldet ist. Seit Jahren. Also das ist der Account, der eine Account, mit dem ich seit Jahren bei Google bin. Auch er will seinen Namen nicht im Radio hören. Google liefert ihm 247 Megabyte mit Daten von 31 Google-Produkten. Also Google Plus, Kalender, Chrome, Classroom, Google Fit. Die meisten dieser Dienste nutzt Heller nicht, sie liefern auch keine Daten. Anders im Ordner Chrome. Hier findet sich, welche Webseiten in den letzten 10 Jahren mit Googles Browser Chrome aufgerufen wurden, auf dem Telefon und dem Heimrechner. Ja, und das Ding ist, das sind ja Familiengeräte, ne? Das heißt, damit sehe ich, was Nina gemacht hat, damit sehe ich, was die Kinder gemacht haben. Diverse Teppiche hier bei IKEA wurden überlegt, schöner Wohnkollektion. Google speichert auch Daten, um Formulare auf Webseiten automatisch ausfüllen zu können. Oh ja, gut, hier ist natürlich meine Adresse drin. Beruf und Job. Ist ja auch praktisch, ne? Dass man das alles so ausfüllt. Und Google kennt das dann alles. Der mit Abstand größte Ordner heißt Standortverlauf. 10 Jahre lang hat Google Standorte gespeichert, an denen Haller irgendeinen Google-Dienst genutzt hat, Karten, Fotos oder schlicht das Android-Telefon. Aus der Art der Bewegung kann Google aber noch mehr ableiten. On Bicycle, also er merkt sich, wie ich unterwegs war. Hier sagt er zu Fuß und gegangen und still in Vehicle, in Rail Vehicle, in Road Vehicle, running. 3,5 Millionen Zeilen reiner Text mit Standortangaben. Zu viel für Hallers Rechner. Nee, abgestürzt. Komm mit den Datenmassen nicht klar, die Google Maps über mich gesammelt hat. Das ist unheimlich. Aber ich merke, wie ich selber überlege, dass ich das wohl akzeptieren muss. Also ich sehe jetzt auch keine Alternative.